vor 12 stand ich noch im Supermarkt. Nicht, dass ich Supermarkt mag, aber ich brauch London Card. Und dann ging ich durch den Gang und dann hatte ich ihn auch schon. Damit der Einkauf sich lohnt, hab ich mich auch selbst belohnt. Ich ging noch an die Theke und schnappte mir noch ein Sixpack. Sixpack, Sixpack, alles nur ein Sixpack. Und an der Kasse dachte ich, ich zahl in bar. Hatte doch die Kohle da, hey, was soll das, ne, klar. Doch die dumme Verkäufer-Bitch, die sagte mir dann, nee, nee, es ist zu spät für Alkohol, Mann. Alkohol, Alkohol, Alkohol, Mann. Alkohol, Alkohol, Alkohol, Mann. Alkohol, Alkohol, Alkohol, Mann. Alkohol, Alkohol, Alkohol, Mann. Alkohol, Alkohol, Alkohol, Mann. Alkohol, Alkohol, Alkohol.